Liebe Hallenserinnen und liebe Hallenser, wir müssen die Stadt in die Luft sprengen, um mit den Trümmern spielen zu können. Unter den Pflastersteinen liegt vielleicht nicht der Strand, aber vielleicht liegt unter den Pflastersteinen eine vergrabene Hoffnung. Vielleicht liegt dort eine vergangene Zukunft. Vielleicht liegt dort die Ahnung, dass wir alle Bürgerinnen und Bürger von New Babylon sein können. Einer Stadt, die sich permanent verändert mit unserem Tätigsein. Eine Stadt, die frei ist für unseren Zugriff. Liebe Hallenserinnen und liebe Hallenser, das war die Morgenansprache des Radio-Orakels. Lassen Sie sich nicht davon stören, denn das, was hier passiert, ist Radiokunst. Und wenn es um Kunst geht, dann ist das immer eine wirkungslose Angelegenheit. Tschüss!